Abschnitt 48 von Der feurige Busch von Paul Zech, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Aber jetzt ist Glanz mit einem Mal. Durch die schwarzen Felsgewalten dieser Welt bricht ein schmaler Lichtstrahl auf die Straßen, wo wir hingekauert wie Verstoßene saßen, 1000 Jahre von Gebäuden eng umstellt, 1000 Jahre in der Maske der Enterbten, mit dem Pfahl im Fleisch, Gott ist gerecht. Noch die Hunde bissen, pack dich, fauler Knecht, noch die Gräbermale hinter uns zerschärbten. Aber jetzt ist Glanz mit einem Mal breit um unsere rissigen Stirnen ausgegossen, wie von Flammen einer Heiligung umflossen, schmilzt der Eisblock eingeborener Qual. Über uns und um uns wuchtet ein Geschehen, zwingt uns fern verlaufene Hand in Hand. Immer, Bruder, habe ich dich schon gekannt, doch du bliebst, da ich dich rief, nicht stehen. Erst des Brudermordes schwarzes Blut musste uns Zerbrochene zusammenkitten, gab uns, wo wir schon ins Erdenlose niederglitten, plötzlich hin der rückwärts strömenden Flut, die uns trieb, woher wir einmal kamen, klein und arm und in Gefühlen gleich, und nun wächst um uns unendlich weit das Reich und die Sonne, die uns böse Quäler nahmen. Unserer Fäuste dumpf verhaltene Kraft schlägt mit himmlischer Gewalt nach innen, ein Millionenheer von Herzen zu gewinnen, das die Welt erlöst aus der Gefangenschaft. Bis wir nichts als eine helle Mitte brüderlicher Menschheit sind, über uns und um uns Gottes Osterwind und ins Ewige nur 2, 3 Schritte. Ende von Aber jetzt ist Glanz mit einem Mal.